Halten weggefühlt. Dunkle Träume ausgeträumt, das Fotoalbum aufgeräumt. Die Schmerzen an den Rand gedrängt, damit ein neues Buch anfängt. Kaum ist Spielraum neu gewonnen, hat schon das alte Spiel begonnen. Ich bin nicht bestimmt, frei zu sein. Mein Schicksal ist dabei zu sein. Auch wenn's noch keinen Sinn ergibt, bin ich vielleicht schon wieder verliebt. Schon wieder verliebt. Schon wieder verliebt. Schon wieder verliebt. Sehnsucht und Furcht halten die Waage, die ich sorgsam in mir trage. Wenn sich Blicke fast berühren und zur Neubewertung führen, wenn sich das Gefühl verschiebt, bin ich fast schon wieder verliebt. Schon wieder verliebt. Schon wieder verliebt. Schon wieder. Schon wieder verliebt.